Als ich nach Salamanca kam, wilde Schwäne über mir. Auf dem Weg in eine andere Zeit, doch ich komm nicht los von ihr. Und dann in Nazaré am Meer, vor mir ein blauer Stern. Zeigt, was war, was kommen wird, doch mein Ziel ist noch so fern. Sie ging fort, warum zählt nicht, Strudel rissen alles mit. Ich aber brauch den Blick von ihr als Halt zu meinem Glück. Weise Männer sagen, gib alles weg aus deiner Hand. Find erst dich selbst in deinem Herz, doch ich verliere noch den Verstand. So viel tausend Meilen und ich komme nicht vom Fleck. Unterwegs, vielleicht weiß Gott wohin, ein viel zu langer Weg. Allein mein Autoradio mir Geschichten noch erzählt. Und jedes Lied, das kommt, beklagt eine Liebe, die was war, was kommen wird, doch mein Ziel ist noch so.